Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Das O in Gain More, meiner Erfolgsformel für jede Verhandlung. Das erste O ist Offerte. Man könnte natürlich das auch beim A wie Angebot machen. Trotz allem habe ich es hier gelassen als Offerte. Und das hat zwei Bedeutungen. Das ist erstmal, wenn Sie im Vertrieb sind, klassischerweise ein Angebot rausschicken. Was steht da eigentlich drin? Wie viel geben Sie da auch schon Preis im Hinblick auf Möglichkeiten, dass es Zugeständnisse gibt? Und es ist ganz wichtig, wenn Sie dann in die Verhandlung gehen, egal ob am Telefon, in einer Videokonferenz oder persönlich, weichen Sie von diesem ersten Angebot, von Ihrer ursprünglichen Offerte nicht ab. Ihr Angebot ist Ihr Angebot und Ihr erster Preis ist Ihr erster Preis. Damit steigen Sie ein und Sie geben nicht schon, wenn Sie zur Tür reinkommen, das erste Zugeständnis. Und sei es nur, dass Sie ganz früh sagen, ja, über den Preis können wir noch reden. Nein, Ihre Offerte ist für Sie bindend. So lange, bis Sie in der Verhandlung an dem Punkt sind, wo Sie tatsächlich diese vielen, vielen Punkte, die es zu verhandeln gibt, anfangen, gegeneinander zu tauschen.